wenn ein Türke einer deutschen Frech an den Busen springt, wenn in einer dunklen Gasse eine Messerspitze blinkt, wenn ein Schwarzer einer Oma ihre Tasche ist nicht laut, dann steh aufrecht wie ein Bell zum Singeslauf. Zieh die Hände aus der Tasche, sei kein Frosch und keine Flasche, zieh die Kleider an dem Rauchen jeden Tag. Nimm die Hände aus der Tasche, Kamerad. Wenn die Mafia dir mit Drogen und mit Waffenschieberei, wenn die Sachen wie verboten plötzlich käuflich sind und frei, wenn die Angst auf deutschen Straßen plötzlich Oberhand gewinnt, dann lass dich nicht lange lumpen, sing's geschwind. Nimm die Hände aus der Tasche, sei kein Frosch und keine Flasche, zieh die Kleine, denn wir brauchen jede Tat. Nimm die Hände aus der Tasche, sei kein Frosch und keine Flasche, nimm die Hände aus der Tasche, Kamerad. Wenn die Panzer randalieren und die Kämpfe sind erfacht, wenn die Linken sich maskieren für die nächste Chaosschlacht, wenn Anarchos hier in Deutschland und geschoren dürfen gehen, dann kann dieses nur helfen, du wir sehen. Nimm die Hände aus der Tasche, sei kein Frosch und keine Flasche, Leine, denn wir brauchen jeden Tag. Nimm die Hände aus der Tasche, sei kein Frosch und keine Flasche. Nimm die Hände aus der Tasche, Kamerad. Wenn die Wahl in diesem Lande unsere Volke nichts mehr nützt, wenn die von der Bande sich vor eigenen Volk geschützt, wenn die Menschen keine